Nach den Gesetzen des Großlogenbundes war der Beschluss des Großlogenbundes auch für die drei altpreußischen Großlogen bindend. Die drei altpreußischen Großlogen haben aber im Jahre 1909 keine Veranlassung gesehen, wegen dieses Beschlusses etwa aus dem Großlogenbund auszutreten. Wenn auch die drei altpreußischen Großlogen den Beschluss des Großlogenbundes vom 30. Mai 1909 anscheinend nicht ausgeführt haben, so bleibt doch die Tatsache bestehen, dass der französische Großorient auch während des Weltkrieges eine von allen Großlogen in Deutschland, also auch von den drei altpreußischen Großlogen, anerkannte Großloge war. Es ist also auch durchaus richtig, dass der französische Großorient in den Gesetzen des deutschen Großlogenbundes nach dem Stand vom 1. August 1911 auf Seite 66 als anerkannte ausländische Großloge eingetragen ist. Die altpreußischen Großlogen gehörten bis zum Jahre 1922 dem Großlogenbund an und waren also an dessen Gesetze gebunden. Trotz dieser aus den Schriften und Akten einer jeden Großloge leicht nachweisbaren Tatsache hat der großen Landesloge angehörende Major Witt-Huy, als er am 20. März 1929 vor dem Amtsgericht Cuxhaven über die Feldloge zum aufgehenden Licht an der Somme und über die im Jahre 1915 vorhandenen brüderlich-freimaurerischen Beziehungen deutscher Soldaten zu französischen Freimaurern des Großorients vernommen wurde, folgenden Eid geleistet. Die Loge Großorient gilt nicht als Freimaurerloge. Wenn jemand unserer Logen sich damit in Verbindung setzt oder an deren Sitzung teilnimmt, wird er ausgeschlossen. Vergleiche Akten des Amtsgerichts Cuxhaven, P18-1928. Witt-Huy war viele Jahre lang Großbeamter seiner Großloge und er war als solcher selbstverständlich über das Verhältnis seiner Großloge zu den Großlogen des Auslandes ganz eingehend unterrichtet. Mit einer ungewöhnlichen Dreistigkeit wurde hier eine offensichtlich unwahre Angabe beschworen. Witt-Huy wurde über den Verkehr deutscher Freimaurer, der mit französischen Freimaurern des Großorients hinter der deutschen Front im Jahre 1915 stattgefunden hatte, vernommen. Es wurde bereits nachgewiesen, dass der französische Großorient im Jahre 1915 ebenso wie auch im Jahre 1929 eine von der großen Landesloge anerkannte ausländische Großloge war. Aber selbst wenn die altpreußischen Großlogen den französischen Großorient im Jahre 1929 nicht mehr anerkannten, dann wäre eben der französische Großorient für die drei altpreußischen Großlogen eine nicht anerkannte Großloge gewesen. Die Eigenschaft einer zur Freimaurerei gehörenden Großloge hätte dann immer noch nicht bestritten werden können. Der Freimaurer Wilhelm Ohr hat sein Buch »Der französische Geist und die Freimaurerei«, in welchem er den brüderlichen Verkehr mit französischen Freimaurern des 33. Grades des Großorients während des Krieges zugibt, dem Freimaurer Witt-Huy gewidmet. Infolge aller dieser Tatsachen war Witt-Huy nicht in der Lage, gegen die Gegner der Freimaurerei, die ihn wiederholt in der Öffentlichkeit und in der Presse des Meineides bezichtigten, etwas zu unternehmen. Dagegen wird mir mitgeteilt, dass Witt-Huy noch vor kurzem bei den Verhandlungen über die Umstellung der Logen aufgetreten sei. Wer weiß, wie ein Hochgrad-Freimaurer durch die zahllosen Bindungen und Gelübde darauf eingestellt ist, die Freimaurerei zu schützen, der wundert sich über diesen Eid nicht. Nachdem dem Major Witt-Huy öffentlich wiederholt den Vorwurf eines mit Zuchthaus zu bestrafenden Verbrechens gemacht wurde, ist zu beachten, dass sich alle neueren Erklärungen der altpreußischen Großlogen und ihrer Angehörigen über die Stellung zum Großorient bemühen, den Bruder Witt-Huy soweit irgend möglich zu schützen. In einer Erklärung vom 31. Januar 1931 versucht die Große Landesloge den Tatbestand, dass der Großorient in der Vorkriegszeit und während des Krieges eine von allen deutschen Großlogen anerkannte ausländische Großloge war und heute noch ist, zu tarnen. Die Große Landesloge schreibt, von 1870 bis 1906 sei jeder Verkehr der großen Landesloge mit dem Großorient aufgehoben gewesen. Nach 1906 hat sich demnach im Hinblick auf die ununterbrochene bestehende Anerkennung ein Verkehr angebahnt. In den Mitteilungen der humanitären Großloge zur Sonne 1926-1927 ist auf Seite 259 berichtet, dass zwischen dem Vertreter des französischen Großorients und der Großen Loge von Frankreich und dem Großmeister der humanitären Großloge, Große Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes am 16. Februar 1927 in Frankfurt am Main eingehende Beratungen über die freimaurerischen Fragen stattgefunden haben. Auch hieraus geht hervor, dass der französische Großorient noch im Jahre 1927 von den drei altpreußischen Großlogen anerkannt war. Wenn nämlich der französische Großorient von den altpreußischen Großlogen nicht anerkannt gewesen wäre, wäre es nach freimaurerischer Anschauung undenkbar gewesen, dass die altpreußischen Großlogen, nachdem der Eklektische Bund mit einer nicht anerkannten Großloge verhandelte, die amtliche Beziehung zu dem Eklektischen Bund noch weiterhin aufrechterhalten hätte. Wir haben aber durch die Zeugenaussagen der Großmeister Habicht und Müllendorf gehört, dass die altpreußischen Großlogen noch im Jahre 1932 mit den humanitären Großlogen nicht nur im Verhältnis der Anerkennung, sondern auch im Verhältnis des amtlichen Verkehrs standen. Wenn der Eklektische Bund nach Auffassung der altpreußischen Großlogen mit Nicht-Freimaurern oder mit Anhängern einer nicht anerkannten Großloge über freimaurerische Fragen verhandelt hätte, dann hätten die altpreußischen Großlogen umgehend die amtlichen Beziehungen zum Eklektischen Bund abbrechen müssen. Dies ist selbstverständlich nicht geschehen. Es war hierzu auch gar keine Veranlassung gegeben. Der französische Großorient war noch im Jahre 1932 in Deutschland von allen Großlogen anerkannt. Deshalb konnten auch die amtlichen Beziehungen zwischen den altpreußischen Großlogen und den humanitären Großlogen bestehen bleiben. Man beachte nun die gewundenen Aussagen der Zeugen Müllendorf und Habicht über den französischen Großorient. Die Vernehmung der beiden Zeugen über dieses heikle Thema spielte sich folgendermaßen ab. Der Zeuge Müllendorf übergab vor Beginn seiner Vernehmung zunächst eine schriftliche Erklärung, in der die offensichtlich unwahre Behauptung enthalten war, der Großorient von Frankreich sei vor dem Kriege von der Großen Landesloge nicht anerkannt gewesen. Nachdem dem Zeugen die amtlichen Unterlagen vorgelegt wurden, die von seiner eigenen Großloge stammten und nach denen der Großorient von der Großen Landesloge anerkannt war, musste er seine frühere schriftliche Erklärung berichtigen und Folgendes zu Protokoll geben. Frage des Privatklägers: Ist der französische Großorient eine Freimaurerloge? Antwort des Zeugen: Jawohl. Der französische Großorient ist eine Freimaurerloge.